Die Elefantenfamilie. Die Fellfreunde waren auf dem Weg in den Dschungel. Sie wollten Captain Tollpatsch und seinen Cousin François besuchen, die dort Tiere fotografierten. Am Steuer des Paw Patrollers saß wie immer der Robo-Hund, den Ryder gebaut hatte. Das hast du gut gemacht, Robo. In ein paar Minuten sind wir bei Captain Tollpatsch und François. Die Hunde konnten es kaum noch erwarten. Seht mal! Antilope! Wie schön! Durch die Streifen sieht man sie im hohen Gras nicht. Das ist ja cool. Der Captain hielt bereits Ausschau nach seinen Freunden. Da sind sie schon! Ryder und die Paw Patrol! Der Bus hielt und eine Rampe öffnete sich. Hallo, Captain Tollpatsch! Ja. Da seid ihr ja, meine munteren Mithelfer. Hunde, ja. Jetzt haltet doch mal still. Ich möchte gerne ein Foto machen. Aber Marshall hatte François bereits vor Begeisterung umgeworfen und schleckte ihm übers Gesicht. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Marshall. Aber von deiner Zunge wollte ich eigentlich kein Foto machen. Und wissen Sie schon, wann und wo Sie das perfekte Tierfoto machen wollen? François und ich werden die Nacht in dem Baumhaus verbringen. Von dort aus können wir super Tierfotos machen. Verstehe. Dann sehen wir uns morgen. Das Baumhaus befand sich ein Stück entfernt, ganz oben in den Zweigen eines großen Baumes. Und eine Leiter führte hinauf. Der Captain und sein Cousin kletterten nach oben, während die Fellfreunde neben dem Paw Patroller noch schnell ihre Zelte aufbauten. Alle waren müde und gingen früh schlafen. Was? Bis Marshall und Sky plötzlich hochschreckten. Marshall, hast du das Geräusch gehört? Ja, aber das war bestimmt nichts. Du hast recht. Schlaf gut bis morgen. Ja, du auch. Gute Nacht. Den Elefanten, der ganz nah neben ihren Zelten vorbeistapfte, bemerkte keiner der beiden. Mittlerweile war der Mond aufgegangen, aber Captain Tollpatsch und François waren immer noch wach. Ah, wunderbar. Weit über den Wäldern. Wirklich was zum Wegschlummern. Zuerst will ich das perfekte Tierfoto machen. François steckte sich eine Banane in den Mund. Doch während er darauf herumkaute, kann ich nicht schlafen, fielen auch ihm die Augen zu. Er sah nicht, wie ein langer, grauer Rüssel ihm erst in die Nase kniff und sich dann seine Banane mopste. Das merkte er erst, als es zu spät war. Das ist doch... Der Captain fiel vor Schreck aus seiner Hängematte. Blitzschnell griff François nach seiner Kamera. Doch für ein Foto war es zu spät. Denn der Elefant krachte bereits mit der Leiter auf den Boden. Da war ein Elefant! Wo ist ein Elefant? War das etwa der Elefant? Den kannte Captain Tollpatsch. Ach, das ist Ella, das Elefantenbaby. So ganz allein? Das ist komisch. Ja, warum ist sie nicht bei ihrer Mama? Wir müssen ein Familienfoto machen. Gute Idee. Aber Ella hat die Leiter kaputt gemacht. Was sollen wir jetzt tun? Das sage ich dir. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ryder war sofort hellwach, als sein Pawpad klingelte. Hier ist Ryder. Ryder, wir haben einen Notfall. Ein einsamer Elefant hat unsere Leiter umgestoßen. Und meine Banane gestohlen. Sie ist ziemlich kaputt. Siehst du? Könnt ihr uns von unserem Baumhaus runterholen? Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Schlaftrunken tapsten die Fellfreunde hinüber zu ihrer rollenden Einsatzzentrale. Ich komme, bin gleich da. Allerdings vergaß Rubble, die Schlafmaske abzunehmen und stieß deshalb mit Marshall zusammen, der mal wieder in seinem Schlafsack feststeckte. Hilflos kullerten die beiden den anderen hinterher. Oh nein! Ist doch eigentlich wie immer. Alle waren nun hellwach, sprangen in den Paw Patroller und liefen direkt in die Zentrale. An der Seite waren schmale, gepolsterte Bänke befestigt. Zuma, Rubble und Sky hüpften auf die eine Seite. Rocky, Chase und Marshall auf die andere. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Ich danke euch, dass ihr mitten in der Nacht gekommen seid. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. François und Captain Tollpatsch sitzen in ihrem Baumhaus fest. Ein Elefantenbaby hat die Leiter umgestoßen. Ein Elefantenbaby? Das war vor unserem Zelt, das haben wir gehört. Ein Elefantenbaby? Ein echtes Elefantenbaby? Marshall, du holst François und Captain Tollpatsch mit deinem Feuerwehrauto darunter. Marshall macht's. Aber wir haben vielleicht noch ein Problem. Was denn, Ryder? Naja, Elefantenbabys gehen nie weit weg von ihrer Familie, nur wenn was passiert ist. Ella ist bestimmt auf der Suche nach ihrer Herde. Sky, du versuchst ihre Eltern mit dem Hubschrauber zu finden. Ich bin der Flughund und suche einen Elefanten. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky und Marshall sprangen in ihre Einsatzanzüge. Dann lief Sky aufs Dach, wo ihr Hubschrauber wartete. Marshall dagegen flitzte zu seinem Feuerwehrauto mit der langen Leiter. Und Ryder rannte zu seinem Quad. Das stand auf einer Plattform, die nun seitlich herausgeschwenkt wurde. Schnell überprüften die drei noch einmal ihre Fahrzeuge. Und dann konnte es auch schon losgehen. Immer tiefer in den Dschungel hinein. Sky, sag Bescheid, wenn du sie siehst. Ja, mach ich, Ryder. Sky lenkte ihren Hubschrauber über die Gipfel der Bäume. Ryder und Marshall fuhren geradewegs zum Baumhaus. Keine Sorge, wir holen sie da runter. Marshall? Ich bin schon dabei. Leiter hoch! Der kleine Dalmatiner fuhr die lange Feuerwehrleiter aus. So, jetzt können sie runterklettern. Halt! Vorsicht! Leider konnten sich Captain Tollpatsch und François nicht einigen, wer zuerst klettern sollte. Sie verloren das Gleichgewicht, kugelten die Leiter hinunter und rissen dabei auch noch Marshall von den Pfoten. Doch dann klingelte das Pawpad. Hier ist Ryder. Ryder, wir haben das Elefantenbaby gefunden. Toll! Wo habt ihr es gefunden? In Marshalls Zelt. In meinem Zelt? Allerdings. In Marshalls Zelt gab es nämlich Bananen. Und die schien Ella sehr gern zu mögen. Es hat Riesenhunger. Oh nein, es isst doch hoffentlich nicht meine ganzen Bananen auf. Die scheinen ihr besonders gut zu schmecken. Eine Bananenschale flog durch die Luft und traf Rocky am Kopf. Hey, pass doch auf. Doch jetzt tauchte Ella ihren Rüssel in eine kleine Pfütze am Boden. Sie hat nicht nur Hunger, sie hat auch einen Riesendurst. Elefanten müssen eine Menge mampfen. Und eine Menge trinken auch. Dann finden wir die Familie vielleicht an der Wasserstelle. Vielleicht kriegen wir Ella dazu, uns dorthin zu folgen. Rocky? Was ist denn, Ryder? Wir beladen dein Auto mit Bananen, dann wird Ella uns bestimmt folgen. Alles klar. Die Paw Patrol präsentiert einen patentperfekten Plan. Rocky, wir treffen uns bei den Bananenbäumen. Zuma, du behältst Ella im Auge. Sie ist jedenfalls nicht zu überhören. Langsam wurde es hell. Rocky fuhr seinen Recycling-LKW zu den vielen Bananenbäumen ganz in der Nähe und lud mit Hilfe seiner Freunde eine Banane nach der anderen auf die Ladefläche. Alles klar, die Bananen sind verladen. Der kleine Mischling sprang hinters Steuer und fuhr los. Geradewegs zur Wasserstelle, an der sich die Elefanten trafen. Und unterwegs warf er immer wieder Bananen auf den Boden des Dschungels, die Ella ebenfalls dorthin locken sollten. Mit Erfolg. Rockys Bananenwerfer funktioniert! Ich bin begeistert! Doch als sie die Wasserstelle erreichten, blieb Ella wie angewurzelt stehen. Warum geht sie nicht ins Wasser? Sie schwitzt und erdürst. Sie vermisst ihre Familie. Marshall, du lenkst sie ab, bis wir sie gefunden haben. Kein Problem. Wasserdüsen. Marshall richtete den Wasserstrahl genau auf den kleinen Elefanten, der die Dusche sichtlich genoss. Eine echte Wasserratte! Und dann sprang Ella mit einem Satz in das Wasserloch, das groß genug zum Schwimmen war. Oh, einmal lächeln bitte! François griff nach seinem Fotoapparat. Ella streckte ihren Rüssel aus und blies Captain Tollpatsch einen Wasserstrahl genau ins Gesicht. In diesem Moment drückte François auf den Auslöser. Das ist nicht das Tierfoto, das ich mir erhofft hatte, aber es ist trotzdem eine schöne Aufnahme. Haha, wirklich witzig. Hallo, hier ist Ryder. Sky hatte Neuigkeiten. Ryder, ich habe Ellas Bruder gefunden. Und ihre Mama. sie ist in einer tiefen Schlucht. Sie ist wahrscheinlich da reingerutscht. Und sie kommt allein nicht mehr raus. Oh, oh, das ist ein Problem. Ein ziemlich großes Problem. Was macht man da? Nicht so einfach, einen Elefanten aus einer Erdfalle emporzuziehen. Was? Wir müssen die Elefantenmama irgendwie wieder nach oben bekommen. Rubble kann helfen. Hallo, Ryder. Was gibt's? Wir brauchen deinen Kran. Wir treffen uns in der Schlucht. Rubble ist der Retter. Schnell sprang Rubble in seinen gelben Bagger mit der großen Schaufel und machte sich sofort auf den Weg. Genauso wie seine Freunde. Die Schlucht, in der die Elefantenmutter festsaß, war ziemlich tief. Chase, das Netz! Wuh, Netz! Das Netz sauste durch die Luft und landete genau über dem großen Elefanten. Rubble, du kannst den Greifer runterlassen. Mach ich! Geschickt steuerte Rubble den Greifarm direkt über das Netz. Es geht los! Und zog es dann wieder nach oben. Mit der Elefantenmutter. Das ist grandios! Geschafft! Sofort liefen Mutter und Sohn aufeinander zu. Man konnte ihnen ansehen, wie erleichtert sie waren. Jetzt bringen wir die beiden zurück zu der kleinen Ella. Fertig, Rocky? Kann losgehen. Wieder legte Rocky eine Bananenspur und die beiden Elefanten folgten ihm. Zur Freude von François, der ein Foto nach dem anderen knipste. Endlich mache ich perfekte Tierfotos. Bis er eine Bananenschale an den Kopf bekam. Hoppla! Marshall und Zuma waren unterdessen bei Ella geblieben, die immer noch im Wasser war und für Abkühlung sorgte. Danke, Ella. Doch plötzlich begann der Boden zu beben. Ein Elefantenbeben! Oh! Die Elefantenfamilie hatte es nämlich auf einmal sehr eilig. Achtung! Zuma und Marshall sprangen zur Seite. Ella aus dem Wasser. Und dann war die Familie endlich wieder zusammen. Oh! Jetzt ist die Familie wieder vereint. Ella ist ein echt niedliches Elefantenbaby. Ich bin froh, dass ihr hier wart, Fellfreunde. Ihr habt dieser Elefantenfamilie wirklich sehr geholfen. Die drei Dickhäuter liefen nun gemeinsam ins Wasser und schmiegten sich dort eng aneinander. Wie wär's mit einem Elefantenfamilienfototermin? Aber ja doch, ausgezeichnete Idee. Aber ich glaube, ich muss noch ein kleines bisschen näher ran, um... Doch da war François bereits auf einer Bananenschale ausgerutscht. Die Kamera! Die fing Ella mit ihrem Rüssel und machte dabei ein Foto von sich. Wenn auch nicht mit Absicht. Erleichtert nahm François dem kleinen Elefanten die Kamera wieder ab. Danke, dass du meine Kamera gerettet hast. Seht euch das an, das perfekte Foto. Ein Elefantenbabyfoto. Vergnügt steckte Ella ihm mit ihrem Rüssel eine Banane in den Mund.